wir redeten lang. Auch sehr hübsch und interessant nahm sie des Nachts meine Hand, führte mich dann in das bekannte Bett. Ich war sehr aufgeregt, fand sie doch so nett. Angekommen, erfolgreiches Werben, da sagt sie, sie würde schon bald 16 werden. Was soll ich tun? Ich habe sie gewollt, doch das kann man einfach nicht machen. Die falschen Frauen werden von mich verfolgt, Jahre später werde ich sicher immer lachen. Was soll ich tun? Ich habe sie gewollt, doch das kann man einfach nicht machen. Die falschen Frauen werden von mich verfolgt, Jahre später werde ich sicher drüber lachen. Doch jetzt nicht, nee, jetzt nicht. Verstand war wieder klar, Hochzeitsfeier, befreundetes Paar. Ich traf ne Frau und man hat's gleich gesehen, wie unverschämt gut wir uns verstehen. Ich ging zu ihr zu einem nächsten Treffen, romantische Kerzen, italienisches Essen. Ich gab mir Mühe, benahm mich vornehmlich, wir waren uns einfach erschreckend ähnlich. Da seh ich ihren Stammbaum an der Wand, sie ist als meine Cousine mit mir verwandt. Was soll ich tun? Ich habe sie gewonnen, doch das kann man einfach nicht machen. Die falschen Frauen werden von mich verfolgt, Jahre später werde ich sicher drüber lachen. Was soll ich tun? Ich habe sie gewonnen, doch das kann man einfach nicht machen. Die falschen Frauen werden von mich verfolgt, Jahre später werde ich sicher drüber lachen. Doch jetzt nicht, nee, jetzt nicht. Später. Weiter, aber die Tanzbar, das macht heiter. Da an der Theke erkenne ich Schönheit pur, ein schrecklich heißes Wunder der Natur. Ich ging zu ihr hin, sagte ihr, wer ich bin, und als Musikant überregional bekannt. Unfassbar, sie fordert mich zum Tanz. Bei Kuschelrock-Geschiebe bemerke ich ihren steifen Schwanz. Was soll ich tun? Ich habe sie gewonnen, doch das kann man einfach nicht machen. Die falschen Frauen werden von mich verfolgt, Jahre später werde ich sicher drüber lachen. Was soll ich tun? Ich habe sie gewonnen, doch das kann man einfach nicht machen. Die falschen Frauen werden von mich verfolgt, Jahre später werde ich sicher drüber lachen. Ach, was soll's? Hat sie ein Ding, irgendwas ist ja immer. Pass auf, Baby, wie ich das Tanzbein schwing, und nachher geht's dann auf mein Zimmer. Ach, was soll's? Hat sie ein Ding, irgendwas ist ja immer. Pass auf, Baby, wie ich das Tanzbein schwing, und nachher geht's dann auf mein Zimmer.